Etwa 100 Kleinflugzeuge starten täglich von der Piste des Flughafens von Nazca. Der Flug dauert eine Dreiviertelstunde und er bringt jeweils 3 oder 5 Touristen in aussichtsreiche Positionen über die nahegelegene Wüstenebene. Die Maschinen fliegen auf etwa 200 Meter Höhe und sind der Willkür der Thermik ausgeliefert. Immer wieder dreht der Pilot enge Kurven, um allen Passagieren einen optimalen Blick hinab, ein Foto oder eine Videoaufnahme von einem der größten Rätsel der Menschheitsgeschichte zu ermöglichen. Die Kleinstadt Nazca mit ihren knapp 25.000 Einwohnern liegt an der Panamericana bei Kilometer 444 südlich der peruanischen Hauptstadt Lima. Auf dem Weg dorthin durchfährt man den Ort Palpa. Von hier aus sind es noch 50 Kilometer über eine Bergkette hinweg, durch das Tal des Rio Ingenio und die Oase San José und dann durch die Pampa. Eine extremere Einöde kann man sich kaum vorstellen. Kein Baum, kein Strauch, kein Grashalm. Soweit das Auge blicken kann, ein gelblicher bis graubrauner Sand, auf dem dunkelbraune Steine verstreut liegen. Inmitten der Wüste, am Straßenrand der Panamericana, befindet sich ein Aussichtsturm von etwa 13 Meter Höhe. Von der Plattform der leicht schwankenden Stahlkonstruktion aus blickt man auf eine breite, schnurgerade, bis zum Horizont verlaufende Linie. Eine Vertiefung im Sand. Rechts und links kann man Figuren erkennen, die in den Boden eingraviert wurden. Vor etwa 2000 Jahren. Das gesamte Gebiet steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes der Menschheit. Zwischen 200 vor Christus und 600 nach Christus bevölkerte eine alte, hochstehende Kultur die Region des heutigen Nazca. Ihr zeremonielles Zentrum war über einen großen Zeitraum hinweg Cahuachi, dessen Reste heute weitgehend vom Wüstensand bedeckt sind. Bekannt ist die Nazca-Kultur vor allem durch ihre Scharbilder, Geoglyphen, Erdzeichnungen oder einfach die Nazca-Linien. Auf einer Fläche von etwa 450 Quadratkilometern zwischen den heutigen Städten Nazca und Palpa wurden damals, vor 2000 Jahren, Linien, abstrakte geometrische Figuren und konkrete Darstellungen von Pflanzen, Tieren und Menschen in den Boden eingraviert. Die einzelnen Bilder sind teils über 100 Meter groß und können nur aus größerer Höhe überblickt und erkannt werden. Einige gerade Linien erreichen Längen von 10 Kilometern, überqueren dabei Hügel, ohne die Richtung zu verändern, kreuzen andere Linien und Bilder, treffen sich an einem gemeinsamen Punkt bzw. gehen von ihm aus. Bis heute sind diese Zeugnisse erhalten geblieben, weil in der Region von Nazca niemals Regen fällt, der sie verwischen könnte. Und weil es eine Frau gab, die mehr als 40 Jahre ihres Lebens diesem Phänomen gewidmet hat. Spät, sehr spät, erhält Maria Reiche die gebührende Anerkennung für ihre jahrzehntelange Arbeit. 1993 überreicht ihr Präsident Alberto Fujimori den Sonnenorden, die höchste Würdigung in der Republik Peru. Im Jahr zuvor hatte man der Deutschen die peruanische Ehrenbürgerschaft verliehen. Die 90-Jährige war zu diesem Zeitpunkt bereits durch den grauen Star erblindet und durch die Parkinson-Krankheit an den Rollstuhl gefesselt. Seit 1946 hatte sie die Scharbilder quasi im Alleingang erforscht, vermessen, kartografiert und verteidigt. Professor Dr. Dr. Federico Kaufmann-Deuk, derzeit Botschafter der Republik Peru in Deutschland, ist selbst ein namhafter Archäologe und hat Maria Reiche mehrmals getroffen. Es sind zwei große Verdienste. Erstens mal Interesse geweckt. Zu wissen und zu studieren diese Linien, ne, und diese Figuren. Und dann zweitens der große, große Verdienst auch ist, dass sie fast 50 Jahre diese Linien beschützte. Sonst hätte man wahrscheinlich mal nicht mehr die Linien. Man hat bauen wollen direkt zwischen den Linien. Aber dann kam Frau Reiche und machte Krawall und sagte, es ist doch unmöglich, können diese tausendjährige Linien nicht kaputt machen. No? Im Prinzip waren die Scharbilder von Nazca zu Beginn des 20. Jahrhunderts vollkommen in Vergessenheit geraten. Wiederentdeckt wurden sie 1927 von dem peruanischen Archäologen Toribio Mejia Quispe, der präinkaische Ruinen untersuchte und dabei von einem Hügel aus seltsame Strukturen im Wüstensand erblickte. Von geringer Höhe, vom Kleinflugzeug oder vom Hubschrauber aus, bietet sich ein überraschender Anblick. Man sieht dann, dass um die großen geometrischen Flächen herum komplizierte Liniensysteme gruppiert sind, netzartig sich überquerende, schnurgerade Linien. Das Interessanteste sind aber hier und da zwischen diese ganz abstrakten Formen eingestreute Tierfiguren, die ganz klar noch aus 500 Metern Höhe sichtbar sind, also auf dem Boden enorme Ausmaße haben müssen. Schreibt Maria Reiche 1968 in ihrem Buch Geheimnis der Wüste. Peru, sagt sie, ist als Land der Inkas bekannt. Doch die Inka-Herrschaft war nur das letzte Stadium einer langen kulturellen Entwicklung, deren Anfänge bis ins zweite Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zurückreichen. Fast verständlich, dass bei einer derartigen Fülle historischer Zeugnisse die Nazca-Linien nicht sofort die gebührende Aufmerksamkeit peruanischer und internationaler Archäologen erhielten. Den ersten Anstoß zu einer intensiveren Erforschung gab der amerikanische Kulturhistoriker Paul Kossok, der 1941 frühe Bewässerungssysteme in der peruanischen Küstenregion untersuchte. Kossok ist über die Nazca-Linien geflogen und er, ich weiß nicht wie, wurde in Lima bekannt mit dieser Frau Reiche, die noch nichts mit Archäologie zu tun hatte. Die Frau Reiche, als sie hörte über diese riesige Linien und so, als Mathematikerin, dachte sie, ja, ich werde sie messen und war begeistert. Maria Reiche, geboren am 15. Mai 1903, hatte in ihrer Heimatstadt Dresden und zwischenzeitlich für zwei Semester an der Universität in Hamburg studiert. 1928 erhielt sie an der Technischen Hochschule Dresden ihr Staatsexamen in Mathematik, Physik, Geographie, Philosophie und Pädagogik. Als Naturwissenschaftlerin und Lehrerin fand sie in den wirtschaftlich schwierigen Folgejahren in Dresden und Hamburg nur befristete Anstellungen. Von der politischen Entwicklung, die Deutschland in jener Periode nahm, war die frei und humanistisch denkende Maria Reiche entsetzt. Ich hatte Freundinnen, die sich den Nazis anschlossen. Und eine sagte, du musst mal zu einer Versammlung gehen. Und da ging ich hin. Da dachte ich, in was für eine Gesellschaft bin ich da geraten? Das war aus mit den Nazis für mich dann. Europa war wie unter einer dunklen Wolke. Ich wollte weg. Irgendwo hin. Im Sommer 1931 fand Maria Reiche in einer Hamburger Wochenzeitung ein Inserat des deutschen Konsuls in Cusco, der nach einer deutschsprachigen Lehrerin für seine beiden Kinder suchte. Unter fast 80 Bewerbern wurde Maria Reiche für diese Stelle ausgewählt. Am 5. Februar 1932 erreichte sie an Bord des Passagierschiffes Odenwald die südperuanische Hafenstadt Mollendo und arbeitete die folgenden zwei Jahre in Cusco, der einstigen Hauptstadt des Inka-Reiches. Im März 1934 sollte Maria Reiche eigentlich die Heimreise antreten, blieb jedoch bei einer Freundin in Lima und hielt sich als Gymnastiklehrerin sowie als Lehrerin für Deutsch und Englisch über Wasser. Anfang 1936 kehrte sie dann doch nach Deutschland zurück. Aber die Nationalsozialisten hatten ihr Heimatland im Griff und begannen mehr und mehr nach ganz Europa auszustrahlen. Dieser unangenehmen und gefährlichen Atmosphäre zog sie die unsichere Existenz in Peru vor. Zurück in Lima eröffnete sie gemeinsam mit ihrer Freundin Rosita Garcia eine Sprachschule. 1938 findet sie in der Engländerin Amy Meredith eine neue Freundin, mit der sie im Jahr darauf gemeinsam ein kleines Häuschen in Lima bezieht. In Amy's Tea Room, einem Restaurant in der Nähe der Plaza de Armas, kommt es 1941 dann zum folgenreichen Zusammentreffen mit Paul Kossok. Kossok hatte so eine Sonnenwendlinie gefunden. Ich fand später mehrere andere Sonnenwendrichtungen. Und wir wissen, dass die Inkas extra nach Ecuador gegangen sind, um die Sonne vertikal am Tag des Frühlingsanfangs zu sehen. Wie Paul Kossock, so glaubte auch Maria Reiche, die Linien und Figuren bildeten einen gigantischen astronomischen Kalender. Bevor sie jedoch in diesem größten Astronomiebuch der Welt weiterlesen konnte, musste sie zurück nach Lima und dort dann auch bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges ausharren. Als deutscher Staatsbürgerin war es ihr nicht mehr gestattet, die peruanische Hauptstadt zu verlassen, denn offiziell befand sich auch der Andenstaat im Krieg mit Deutschland. 1946 kehrt Maria Reiche nach Nazca zurück, mietet sich im armseligen Hotel Royal ein und beginnt ihre Untersuchungen in der Pampa. Schritt für Schritt, auf endlosen Wanderungen durch die Wüste, erschließen sich ihr Dimensionen und Zusammenhänge. Die erste Figur, die sie erkennt und in ihrem Tagebuch nachzeichnet, ist eine in den Boden eingravierte Spinne mit einer Größe von 42 Metern. Es ist relativ einfach, künstliche Veränderungen im Terrain festzustellen, selbst wenn sie vor Jahrtausenden gemacht wurden. Weitaus schwieriger ist es, die Figuren vollständig zu erfassen und zu deuten, sofern man nicht einen in der Nähe liegenden Hügel besteigt oder ein Flugzeug benutzen kann. Teilweise waren die Linien auch bedeckt mit Sand. Sie hat diese Linien gekehrt, sogar einige Linien gekehrt, da wo man die nicht sehen konnte. Denn die Linien sind Furchen in der Wüste. Palmfaserbesen gehörten zu den wichtigsten Arbeitsmitteln von Maria Reiche. Neben Kompass, Bandmaß, Fotoapparat und einem ausgeliehenen Theodolit. Ich habe jetzt ein Stück einer dünnen, geraden Linie reingefegt. Die Bodenbeschaffenheit ist so, dass die Oberfläche mit dunklen Steinen bedeckt ist. Und darunter gibt es eine helle Schicht. Bei diesen hat der Wind sie verdunkelt, indem er ganz kleine dunkle Steinchen über sie hingestreut hat, wie Körner. Und dadurch waren diese Art Linien nicht von der Luft sichtbar. Und deswegen hat man durch lange Jahre nichts von den Figuren gewusst, obwohl man schon 10 Jahre zumindest darüber geflogen ist. Maria Reiches erster Flug über die Linien fand 1948 statt, im kleinen Flugzeug eines wohlhabenden einheimischen Farmers. Sie war fasziniert und gelangte zu der Überzeugung, dass die Nazca-Linien wirklich gemacht sind, um von der Luft aus angeschaut werden zu müssen. Sie knüpfte Kontakte zum Servicio Aerofotográfico Nacional, der Luftbildstelle der peruanischen Armee, wertete Fotografien von der Region aus und erhielt 1951 selbst Gelegenheit, eine Militärmaschine zu besteigen und Fotos zu machen. Die Bilder gerieten nicht optimal, weil die Aufnahmen aus größerer Höhe erfolgten. Im Juni 1955 hatte Maria Reiche ihr wichtigstes und zugleich gefährlichstes Flugerlebnis. Sie ließ sich am Fahrgestell eines Agrarhelikopters anbinden und konnte so mit einer geliehenen Spezialkamera Fotografien aus 200 Metern Höhe und senkrechter Position machen. In einem Brief an ihre Schwester Renate schreibt sie über dieses Abenteuer: Er hat stattgefunden. Ich meine den Helikopterflug. Mit einem Elefanten von einer Kamera, so schwer wie ein Eimer voll Wasser, nahm ich den Affen, Vogel, Fisch und auch Einzelheiten von Dreiecken und Linien auf. Die Jungs vom Servicio Aerofotográfico sagten, ich wäre ein sehr guter Fotograf. Erste Resultate ihrer Forschungen konnte Maria Reiche in Zeitschriftenartikeln und einer privat finanzierten Broschüre veröffentlichen. Im September 1955 intervenierte sie heftig gegen Pläne, die Wüste mit einem Bewässerungssystem zu durchziehen, um einige Randgebiete in Baumwollplantagen zu verwandeln. Allmählich begann die Öffentlichkeit von der Attraktion in Nazca Notiz zu nehmen, die politische und auch die touristische. Das Bewässerungsprojekt konnte verhindert werden. Doch erst in den 1970er Jahren erklärten die peruanischen Behörden die Region zur nationalen archäologischen Zone mit der entsprechenden Protektion. Seit 1950, ihrem 47. Lebensjahr, bewohnte Maria Reiche eine kleine Hütte ohne Strom- und Wasseranschluss in der Oase San José am Rande der Pampa. Es war das Wächterhaus einer Hacienda, in dem auch die Angestellten lebten. Später finanzierte Maria Reiche selbst Wächter, die verhindern sollten, dass Touristen auf eigene Faust, zu Fuß oder im Jeep, in die Wüste vordrangen und dabei die Scharbilder zerstörten. Zu diesem Zweck verwendete sie einen Teil ihrer geringen Einnahmen aus Vorträgen und Veröffentlichungen zur Anschaffung eines Motorrads. Mit Unterstützung von Sponsoren ließ sie 1976 einen Aussichtsturm für Touristen errichten. Jene 13 Meter hohe, leicht schwankende Stahlkonstruktion am Rande der Panamericana, die man heute noch erklimmen kann. Die Bodenzeichnungen von Nazca waren inzwischen zu einem regelrechten Touristenmagnet geworden. Aber dafür hatte ein anderer gesorgt. Ja, da hat uns geholfen der Däniken. Erich, glaube ich, hieß er, ein Schweizer, der über die Linien geschrieben hat. Diese Meinung, dass diese Linien nur durch Lebenswesen von anderen Planeten gemacht worden konnten. Und das natürlich wurde gelesen von vielen Leuten, das ist spannend. Ne? Und so, die Linien wurden sehr, sehr bekannt und bis jetzt werden sie noch besucht deswegen. Erich von Däniken hat die Nazca-Linien immer wieder herangezogen, um seine These vom Kontakt bzw. von der Einflussnahme Außerirdischer auf die menschliche Entwicklung zu untermauern. Erinnerungen an die Zukunft hieß seine erste diesbezügliche Publikation, die 1968 erschien. Er schrieb von Zeichen und Landebahnen für die Götter, was Spielraum für die journalistische Auslegung gab, Nazca sei dereinst eine Art Weltraumbahnhof gewesen. Maria Reiche, die das Buch umgehend erhielt, tat von Dänikens Theorie als Übertreibung eines jugendlichen Forschers ab. Doch auch ihre eigene These vom astronomischen Kalender stand auf dem Prüfstein und hielt letztlich nicht stand. Wenngleich eine große Anzahl von Linien tatsächlich entsprechend astronomischen Erscheinungen ausgerichtet ist, so gibt es doch weit mehr Linien, die nicht in dieses Schema passen. Im Gegenteil, 9 von 10 Linien weisen in Richtung der Berge, dorthin, wo die Ausläufer der Anden auf das Nazca-Plateau treffen. Ein internationales Forscherteam um den peruanischen Archäologen Joni Isla Cuadrado und Dr. Markus Reindl vom Deutschen Archäologischen Institut hält nach jüngsten Forschungen eine andere Theorie für bestätigt. Reindl geht der Thesis auch nach, die sagt, dass diese Linien nicht mit Astronomie zu tun hat, wie Maria Reiche es gedacht hat, sondern dass es mit der Wasserversorgung zu tun hat. Magische Linien. Dass das Magie war, damit man das Wasser genügend hat, um zu pflanzen und sich zu ernähren. An der Küste von Peru und hauptsächlich in diesem Teil, wo Nazca und Palpa liegt, da regnet es ja nie. Die Flüsse von Nazca und von Palpa, die kommen vom Hochland in den Pazifik. Und wenn diese Flüsse kein Wasser bringen, also wenn es oben in den Anden nicht regnet, dann haben die kein Wasser. Tatsächlich scheint die Region in der Ära der Nazca-Kultur mehr und mehr ausgetrocknet zu sein. Es muss einen Klimawandel gegeben haben. Muscheln als Opfergaben an Altären am Rande der Linien stützen diese Theorie. Der Boden unterhalb der Figuren und Linien ist verdichtet, was darauf hinweisen könnte, dass einst sehr viele Menschen über sie hinweggeschritten sind, dass hier rituelle Tänze und Prozessionen stattgefunden haben. Die Religion war nur gerichtet, um Rituale zu machen, um das Wasser immer zu haben, das genügende Wasser und darüber auch das genügende Essen. Wenn die Menschen Probleme haben, dann wollen sie doch diese Probleme lösen. Aber wenn die nicht mit Fleiß, mit Arbeit gelöst werden können, dann das Einzige ist zu beten. Als erster trat 1985 der amerikanische Archäologe John Reinhardt mit der Theorie an die Öffentlichkeit, dass die Linien und Figuren in der Nazca-Wüste eine in mehreren Jahrhunderten gewachsene Stätte für Kulthandlungen und Götterbeschwörungen waren. Die Hypothese vom astronomischen Kalender, die Paul Kossok aufgestellt hatte und der Maria Reiche gefolgt war, stand bereits vorher in Frage und gilt seitdem als überholt. Maria Reiches zweite Lebenshälfte war untrennbar mit den Scharbildern verbunden. Seit 1946 lebte sie mit kurzen Unterbrechungen in Nazca. Bis 1985, als sie fast vollständig erblindete, hatte sie ca. 800 Figuren und Linien auf einer Fläche von ungefähr 120 Quadratkilometern mit einem Theodolit vermessen und kartografiert. Erst in den 1970er Jahren, als sie zu einer Berühmtheit geworden war, erfuhr sie den dauerhaften Luxus eines Hotelzimmers mit fließendem Wasser, WC und Dusche. Maria Reiche hatte ein spartanisches Leben. Nie habe ich sie rauchen sehen, einen Schluck Bier trinken. Habe ich nie gesehen. Sie war nur für ihre Arbeit da. Ne? Ich war eben, wie man sagt, Naturista. Ich trank keinen Kaffee, keinen Tee. Denn ich fand, dass das meine Denkfähigkeit in Mathematik beeinträchtigte. Dann hatte ich eine lange Zeit am Ohr. Da habe ich mich davon geheilt, dadurch, dass ich aufhörte, Fleisch zu essen. Da ich kein Geld hatte, Doktor zu bezahlen, habe ich alle Krankheiten immer mit Fasten geheilt. Es ist schwer nachvollziehbar, welche innere Kraft Maria Reiche vorantrieb auf ihren unendlichen Wegen durch die Wüste von Nazca. Oft schlief sie unter freiem Himmel, ernährte sich nur von Obst und Wasser. Ich bin immer gerne allein gewesen, schon von Kindern. Ein Morgen in der Pampa ist so fantastisch. Die Einheimischen da, die haben das nicht verstanden, dass da eine einsame Frau den ganzen Tag weilte und schon von früh auf, denn sie war eine Frühaufsteherin. Und so zuerst vielleicht zum Spott, aber dann nicht mehr als Spott, wenn man von ihr sprach, sprach man von der Hexe der Wüste. La Bruja del Desierto. Das Leben der Deutschen, geboren als Victoria Maria Reiche Große, hätte auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Die angesehene Familie des Amtsgerichtsrats Dr. Felix Reiche Große, Marias Vater, lebte in der Zittauer Straße in Dresden in der Nähe der Elbwiesen, des Priesnitzbachs und der Dresdner Heide. Die Mutter, Anna Elisabeth, hatte Theologie und Literatur in Hamburg und Edinburgh studiert. Das Elternhaus formte sie hinsichtlich Bildung und Persönlichkeit. Die Eitelkeit hat mir der Vater ausgetrieben. Und dafür danke ich ihm sehr, denn ich war ein hübsches Kind und hatte schöne Locken. Da hat mich mein Vater einmal entdeckt, da ich vor dem Spiegel stand und sagte, oh, wie schöne Locken. Da kriegte er einen Wutanfall und schnitt mir die ganzen Locken ab. Ich finde aber, er hatte recht. Das hübscheste Mädchen für mich ist ein Mädchen, das nicht weiß, dass sie hübsch ist. Das Leben ist so interessant, dass man gar nicht Zeit hat an seine eigene Person und Kleider und solche Sachen zu denken. Der Vater fiel 1916 im Ersten Weltkrieg. Maria Reiches 4 Jahre jüngerer Bruder Franz gehörte zu den Opfern des Zweiten Weltkriegs. Mit der 3 Jahre jüngeren Schwester Renate, die als niedergelassene Ärztin in Stuttgart praktizierte, verband Maria Reiche eine innige Beziehung. Nie riss der Briefwechsel ab. Und 1961, nach 23 Jahren der Trennung, kam es zu einem ersten Wiedersehen in Peru, dem weitere folgten. 1989 übersiedelte Renate nach Nazca und sorgte dort für die medizinische Betreuung ihrer Schwester. Unerwartet starb sie jedoch bereits im Juli 1995, knapp 3 Jahre vor Maria Reiches Tod, am 6. Juni 1998. Marias Mutter hatte 1953 die Gelegenheit, Peru zu besuchen. Es dürfte ihr das Verständnis für die Lebensweise, die Lebensumstände ihrer Tochter gefehlt haben. Das Treffen verlief nicht in jener Harmonie, die sich Maria Reiche nach jahrelanger Trennung erhofft hatte. Meine Mutter sagte einmal zu mir, du bist weiter nichts als ein alt gewordenes, junges Mädchen. Da antwortete ich ihr, nein, ich bin ein jung gebliebenes, altes Mädchen. Da sagte sie, ich verstehe nicht, warum die Leute dich hier so anerkennen. Ich bin an solche Sachen gewöhnt durch die Jahre. Ich zog mich in meine eigene interessante Welt zurück.